God bless you, Daniel. Ja, Gott segne dich, Daniel. Let's get the blessing of God in our lives. Huh? Lass uns beten, dass Gott uns segnet. Na nossa vida. Ach. Do you know? Wisst ihr? When people say to me, God bless you. Wenn die Leute mir sagen, Gott segne dich. I have to guard my heart. Not to be offended. Dann muss ich mein Herz bewahren, dass ich keinen Anstoß nehme. I remember, ich erinnere mich, when a pastor said to me, als ein Pastor mir sagte, Reinhard, don't you want God to bless you? Aber Reinhard, willst du nicht, dass Gott dich segnet? And I looked in his eyes, I said, und ich schaue ihm in die Augen und sage, nein. I mean, you should have seen the shock. Und du hättest diesen Schock in seinen Augen sehen sollen. Wer will nicht, dass Gott ihn segnet? You know, there's a huge difference if you want to live in God's blessings or if you want God to bless. Wisst ihr, da gibt es einen riesen Unterschied, ob ihr in Gottes Segen leben wollt oder wollt, dass Gott euch segnet. Einen riesen Unterschied. What's the difference? Und was ist dieser Unterschied? In one thing God has to do something, in the other thing I'm experiencing what God did. Im einen muss Gott noch etwas tun und im anderen lebe ich in dem, was Gott schon getan hat. Why do I personally believe Christians should never say God bless you to one another? Wieso glaube ich ganz persönlich, dass die Christen nie untereinander sagen sollten, Gott segne dich? Number one. Erstens. Our words have incredible power. Unsere Worte haben eine unglaubliche Macht. The words enter our hearts and they write heart beliefs there. Weil die Worte kommen in unsere Herzen und schreiben diese Herzensglaubeneinstellungen an. And if you have a strong heart belief, this will actually govern your life. Und wenn du etwas in deinem Herzen glaubst, dann regiert das in deinem Leben. So what happens? Und was passiert? Daniel. God bless you. Gott segne dich. So he has a message written on his heart. Er hat eine Nachricht, die da auf sein Herz geschrieben wird. That God has a blessing left that he still needs to bring into his life. Dass Gott da noch einen Segen hat, der noch in sein Leben kommen muss. So what's going to happen? Und was passiert dann? If that's what your heart believes, the rest of your life you will be chasing the blessing of God. Wenn es das ist, was dein Herz glaubt, dann wirst du den Rest deines Lebens damit verbringen, diesem Segen nachzujagen. One more prayer to get God to bless me. Noch ein Gebet und dann wird mich Gott segnen. One more seeking God with all of my heart to get God to bless me. Noch einmal Gott mit meinem ganzen Herzen suchen und dann wird er mich mehr segnen. One more offering to get God to bless me. Und dann noch eine Opfergabe und dann wird Gott mich noch segnen. One more living life really nice. Und heute werde ich mein Leben so gut leben und Gott wird mich dann segnen. So, because of this attitude, many Christians never experience the blessing of God. Und wegen dieser Haltung erleben viele Christen nie, wie Gott sie segnet. My heart desires completely to experience all of the blessings of heaven. Und mein Herzenswunsch ist es, all diese Segnungen vom Himmel zu erleben. But here's the key. Aber hier ist der Schlüssel. You can't experience them if you're still asking God to give them to you. Du kannst sie nicht erleben, wenn du immer noch Gott bittest, dass sie dir gibt. Why? Wieso? Because Ephesians 1 verse 3 says this. Weil Epheser 1 Vers 3 sagt folgendes. God has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. Gott hat uns gesegnet mit all den Segnungen in den himmlischen Regionen durch Christus Jesus. This is written in the past tense. Und das ist in der Vergangenheit geschrieben. The word blessed, it's a Greek word that is come from a double word. It's a compound word. Und das Wort Segnung ist von einem griechischen Wort, das aus zwei Teilen zusammengestellt wird. The first word means to declare and the second word means prosper. Und das erste Wort heißt zu deklarieren, auszusprechen und das zweite zu gedeihen. Now, prosper doesn't mean just money. Also wenn es heißt zu gedeihen, bedeutet das nicht, dass es einfach um Geld geht. It includes it, but it doesn't mean just money. Es beinhaltet Geld, aber es ist nicht nur das. So what happens if you have all the money in the world? world, but you're dying of cancer. Also, was passiert, wenn du alles Geld hast, was du dir vorstellen kannst, und du stirbst, weil du Krebs hast? You're rich, but not prosperous. Ja, dann bist du reich, aber dann gedeihst du nicht. What happens if you have so much money, but your family's falling apart completely, so that you go to a mental hospital because it's so crazy? Oder was passiert, wenn du so reich bist und deine ganze Familie fällt auseinander und du kommst in die Psychiatriewelt, weil du das nicht aushalten kannst? You are rich but not prosperous. Dann bist du reich, aber wirst nicht gedeihen. So what happens if you have a very nice sweet family but you're so poor you have to live in the barrack? Und was passiert, wenn du eine so schöne, wunderbare Familie hast, aber du bist so arm, dass du in eine Hütte leben musst? You have a very nice family. Du hast eine schöne Familie. Then you are not rich. Und dann bist du nicht reich. But you are neither prosperous. Aber du gedeihst auch nicht. Because you can't even provide for the needs of your family. Weil du kannst nicht mal die Grundbedürfnisse für die Grundbedürfnisse der Familie sorgen. So prosperity includes every area of our life. Also Wohlstand oder Gedeihen bedeutet in jedem Gebiet unseres Lebens. That we can live well and we can serve the purpose of God. Dass wir gut leben können und alles tun können, wozu Gott uns berufen hat. Also die Bibel sagt, dass Gott unser Gedeihen schon deklariert, ausgesprochen hat. Es ist etwas, was gefestigt ist, entschieden ist. 1. Petrus Vers 3 sagt, dass Gott uns schon alles gegeben hat, was wir gebrauchen fürs Leben und um seinen Willen zu tun. So that's why every time we say to one another, God bless you, what we're really saying is this. Und deshalb jedes Mal, wenn wir sagen, Gott segne dich, was wir wirklich sagen, ist Folgendes. God has still withheld some blessings that he has not yet given. Gott hat immer noch Segnungen zurückgehalten, die er dir noch nicht gegeben hat. And I would like you to give them to you. Und ich möchte gern diese dir geben. What happens if you believe this? Was passiert, wenn du das glaubst? What happens if you say this to one another? Was passiert, wenn wir das einander sagen? Writing message in our hearts that say this. Wir schreiben Nachrichten auf unsere Herzen, die Folgendes sagen. There are still blessings missing. Da gibt es immer noch Segnungen, die uns fehlen. And the reason why they're missing is because God hasn't given them to you. Und der Grund, wieso wir sie noch vermissen und noch nicht haben, ist, weil Gott sie uns noch nicht gegeben hat. Aber das ist nicht die Wahrheit. That's a religious lie. Das ist eine religiöse Lüge. Der Grund, wieso du diese nicht erlebst, hat nichts mit Gott zu tun. Aber es hat alles mit deinem Glauben, dem Glauben deines Herzens zu tun. Once my eyes open to this, everything changed. Und wenn deine Augen sich dieser Realität öffnen, wird sich alles verändern. Wird sich alles total verändern. My life has taken a turn that's so powerful. Mein Leben hat eine Richtung genommen, die so kraftvoll ist. I want to tell you something. Und ich möchte euch etwas sagen. For me, the most important turn was not even that I'm fine and don't have to worry about the future. Für mich die wichtigste Wendung, die mein Leben genommen hat, ist nicht mal, dass es mir gut geht und dass ich mich nicht um die Zukunft sorgen muss, sondern da ist das Größte. Unless I would believe that, there is no way I could save the children. Wenn ich das nicht glauben würde, dann wäre es unmöglich, dass ich all diese Waisenhäuser baue und die Kinder von der Straße von Brasilien errette. Ich könnte das nicht tun. Diese Kinder würden immer noch auf der Straße leben. Und sie wären immer noch missbraucht. Aber wir sorgen uns um sie. Und das ist der erste Grund, wieso ich es nicht mag, wenn die Christen einander sagen, Gott segne dich. Als Christ bin ich in Christus und alles, was ihm gehört, gehört auch mir. Und ich muss lernen, es im Glauben zu nehmen. But you know, there is another reason why I personally do not like that. Aber wisst ihr, da gibt es noch einen Grund, wieso ich persönlich das gar nicht mag. And this is why. Und hier ist der Grund. Because it's just a religious floskel. Weil es einfach eine religiöse Floskel ist. Go anywhere you want. Du kannst gehen, wohin du willst. Die Leute, die nicht mal gläubig sind, werden dir das sagen. You go to some wrongly place and people will say at the end of the conversion, God bless you. Du gehst an einen weltlichen Ort und die Leute am Schluss des Gesprächs werden sagen, Gott segne dich. You go to America, you hear this all the time from godless people, they say. Und wenn du auf Amerika gehst, dann wirst du dies die ganze Zeit hören, auch von Leuten, die überhaupt nicht gläubig sind. You go here all over Brazil and you will hear this all the time. Oder du kommst hier nach Brasilien und auch da hörst du es die ganze Zeit. There are people who don't even believe in God's blessings, but they will say that. Da gibt es Leute, die nicht mal in den Segen Gottes glauben und trotzdem sagen sie es die ganze Zeit, Gott segne dich. What is that? Und hör zu. It's an empty religious floskel. Es ist eine leere religiöse Floskel, Aussage. Since our words are very important, I don't want to hear that people saying it. Und weil unsere Worte so wichtig sind, will ich das nicht von Leuten hören, also will ich nicht, dass die Leute mir das sagen. Sneezes when a bell sneezes with a Christian, I never say, hey, God bless you. Und wenn meine Frau, also wenn Debbie niest oder irgendjemand um mich herum niest, dann werde ich nie sagen, God bless you, weil das sagt man im Englischen immer. I always say this. Ich sage immer das. You are blessed. Du bist gesegnet. Think about this. Denk darüber nach. See you next time. Und wir sehen uns.